ihr Wohlstand zu Elend. Louis zieht Beckes und Chick. Jeder, der uns nicht mag, wird als Burger bei Mac ist vertickt. Es ist ein Dreck wie das Biss, representing sonst nicht. Wir werden aufräumen und der neue Trend für die Kids. Wir haben die Technik im Gepäck und live rappen sie mit. Und schon die ersten Tracks wurden auf unseren Gigs gefeiert wie Trips. Ach du heiliger Shit. Mad Effects bedeutet einfach nur no time to resist. Manche macht die Mucke so high wie ein Spliff. Und als Promo für die EP gibt's ein kleines Bäckchen Chips. Wir sind rund um die Uhr mad, 24/7 für immer. Geschissen auf euch gierige Spinner. Wir sind wie schwierige Kinder, auf keinen umzuerziehen. Versucht uns zu manipulieren und ihr schnuppert Benzin. Denn wir sind wie Chemie, reagieren aggressiv mit dem Beat. Wenn MCs sich versuchen zu verbiegen, kommt versucht uns zu verbiegen. Doch ihr werdet unterliegen. Ihr seid was, ihr seid die Besten unterliegen. Ich lauf jeden Tag nur neben der Spur. Du willst wissen, wie mein Leben ist, die Parcours. Ich fühl mich fast schon wie auf ewiger Tour. Schaue zornig in die Bibel, verlang die Lehrturm. Denn ich bin mad, bin fett. Labert von der Kirche Leute mit Scheiß zu, dass sich da bald niemand mehr hinsetzt. Hört nur noch Chick, alles andere wär Inzest. Scheiß mal auf Hits, ich mach Rap MCs dingfest. Wir legen Wert auf den Verkauf unserer Platten. Es ist wie Louis schon sagte, wir kleben Kraut auf zum Paffen. Wenn ich das sage, vielleicht kaufen's am Massen. Zu Promo schieß ich mich selbst an und hol mir Shoutouts von Affen. Wir sind rund um die Uhr mad, 24/7 für immer. Geschissen auf euch gierige Spinner. Wir sind wie schwierige Kinder, auf keinen umzuerziehen. Versucht uns zu manipulieren und ihr schnuppert Benzin. Denn wir sind wie Chemie, reagieren aggressiv mit dem Beat. Wenn MCs sich versuchen zu verbiegen, kommt versucht uns zu verbiegen. Doch ihr werdet unterliegen. Ihr seid was, ihr seid die Besten unternieten. Das hier ist ein bisschen durch, so wie weg ist im Normalzustand. Was bist du, Straßenmann? Du meinst eher Straßenpunk. Ich glaub nicht, was ich sehe und scheiß auf die ganze Szene. Jeder hat nur Augen für die Fakte und seinen eigenen Penis. Und was du Spaß da redest, wer soll das nachvollziehen? Jeder spricht von Lady Facts und du sprichst nur vom Nasenziehen. Du tickst auf der Straße, doch und nicht mal meine Oma. Du ziehst polnische Pisse, wie war das mit dem Coca? 50 neue Tracks, doch ich will nicht drüber reden. Deine ganzen zwei Alben sind so scheiße wie dein Leben. Und ich kann euch nicht verstehen und zeige Desinteresse. Rap ist heute kein Sprachraum mehr, nur Futter für die Presse. Wir sind rund um die Uhr mad, 24/7 für immer. Geschissen auf euch gierige Spinner. Wir sind wie schwierige Kinder, auf keinen umzuerziehen. Versucht uns zu manipulieren und ihr schnuppert Benzin. Denn wir sind wie Chemie, reagieren aggressiv mit dem Beat. Wenn MCs sich versuchen zu verbiegen, kommt versucht uns zu verbiegen. Doch ihr werdet unterliegen. Ihr seid was, ihr seid die Besten unternieten.